Aus Anlass des 85. Gründungstages der koreanischen Volksarmee fand am 21. April eine Redeveranstaltung der Studenten auf dem Erziehungsplatz des Denkmals des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg statt. Daran nahmen Teil Choi, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes und die Studenten. Auf der Veranstaltung sprachen die Redner über ihren Stolz auf die unbesiegbaren revolutionären Militärkräfte, die von den großen Menschen von Baekdusan gegründet und entwickelt worden sind.